Night of the Pots geht in die dritte Runde. Die zweite Night of the Pots war ein Riesenerfolg. Und so hat sich das Orga-Team entschieden, eine dritte Night of the Pots zu machen. Und auch für dieses Event findet ihr alle Informationen. Oh Gott, das klingt alles gleich. Hallo, machst du jetzt mal bitte weiter? Was soll denn das? Mann, mir sind die Trailer einfach zu langweilig. Wir müssen mal was anderes machen. Was anderes machen? Na, ich hab darauf keine Lust mehr so. Wir müssen den Leuten doch irgendwie erzählen, dass es wieder eine Night of the Pots geben wird. Und zwar am 18. Februar 2017. Die Leute müssen sich darauf vorbereiten. Die können zum Beispiel auf raucherbalkon.de nachgucken unter NOTP und sich da im Pirate Pad eintragen, wenn sie mitmachen wollen. Sie können sich auch Informationen über podwg.de holen. Da gibt es auch so einen Menüpunkt für Events und Night of the Pots. Aber wir wissen ja nicht mal, ob Night of the Pots seinen Namen behält. Jetzt wird das ja nachmittags stattfinden. Ganz neue Uhrzeiten. Das wird über den Tag laufen. Das werden wir dann ja sehen. Aber dann wird's wieder einen neuen Trailer geben. Ja, dann wird es den eben geben. Also gut, dann machen wir einen Trailer für Night of the Pots. Die Sätze sind im Nerd. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin hier der Nerd, mein Name ist Steffen und das ist die 37. Ausgabe. Meine heutigen Themen sind, ich weiß gar nicht, warum ich heute so förmlich bin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man müsste das mal so ein bisschen so radiomäßig machen. Das wird uns übrigens immer wieder prophezeit, ne, vom Podcast-Papst Tim Pritloff. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen mehr Stringenz und ein bisschen mehr Professionalität an den Tag legen und das möchte ich mir jetzt auch zu Herzen nehmen und deswegen kommen jetzt hier meine Themen. Unsere Themen heute. Unser, ja, genau. Bei mir geht's heute los mit Superhelden-Comics und nichts anderem. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, alles andere abgearbeitet, was noch da war. Und jetzt gibt's dementsprechend die restlichen Superhelden-Comics. Los geht's mit den Teen Titans. Da hat's jetzt im Sommer, Spätsommer, glaube ich, sogar schon den zweiten Band der Teen Titans Earth One gegeben. Das ist ja DCs alternatives Universum für alle alternativen Erzählungen im Moment. Es gibt ja Batman, Superman und hast du nicht. Wonder Woman Earth One dieses Jahr habe ich ja auch schon reviewed und jetzt hat es eben die Teen Titans erwischt. Dann habe ich einen wieder mal kleinen Blog mit Wonder Woman. Die wird, ich glaube, auch noch sehr lange Zeit diesen Podcast begleiten oder wir werden sie in diesem Podcast noch begleiten, weil sie dieses Jahr einfach 75-jähriges Jubiläum hat und dann sollte man so einen Charakter, wenn man ihn, so wie es mir ja geht, dann auch besonders mag, dann auch ein bisschen würdigen. Dann das von mir bereits angekündigte Spawn und Savage Dragon Crossover, was passiert ist. Und dann verliere ich noch ein paar Worte über Howard the Duck. Die Serie ist jetzt zu Ende gegangen bei Marvel und ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Und am Ende der Sendung bekommt ihr dann noch die Nerd Nerd Nerd Programmvorschau. Los geht's mit Jeff Lemire's Teen Titans Earth One Volume 2. Das Earth One Universum ist ja so ein bisschen so ein Sorgenkind von mir. Also ich mochte die ersten, waren das drei Bände von Superman Earth One eigentlich immer sehr gerne. Also die kommen jetzt auch schon seit 2010 oder sowas gab's da die ersten. Da gab's auch noch gar nicht die New 52, da kam schon der erste Superman Earth One Band raus. Die mochte ich eben sehr gerne und die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Also alle drei Bände habe ich sehr gerne gelesen. Mittlerweile gibt's zwei Batman-Bände, ein Wonder Woman-Band und jetzt eben auch den zweiten Teen Titans-Band. Und der erste Teen Titans-Band, Earth One, war so ein bisschen so, ja, ich fand den schwierig, weil das war so ein Coming-of-Age und wir sind Außenseiter. Das erinnerte sehr stark an die X-Men, also einen Haufen Jugendlicher, die seltsame Kräfte haben. Die werden dann von irgendeiner Militärorganisation oder von irgendeiner Forschungsorganisation mehr oder weniger gefangen genommen, in eine Bedrängnis gebracht und müssen sich dann behaupten. Also es war für mich nicht wirklich greifbar, wohin die Serie gehen sollte. Und ich habe immer gesagt, so ja, mal einen zweiten Band zu haben, um zu wissen, wohin die Reise geht, wäre ganz sexy. Und dann eben auch festzustellen, ob die Reise, die in die richtige Richtung geht oder eben nicht. Und diesen zweiten Band gab es, wie gesagt, jetzt dieses Jahr. Und ich will mal so sagen, es kommt nicht oft vor, dass ich beim Lesen eines Comics mich also wirklich dermaßen fallen lassen kann, dass ich die Seiten also quasi, ja, in meinen Händen zerrinnen, also dass man gar nicht merkt, wie man umblättert, dass man das genießt, was auf dem Papier passiert. Und das ist auch ein Gefühl, was zumindest bis Rebirth bei DC auch Mangelware gewesen ist. Also das hat man nicht so häufig mehr gehabt und das war man vielleicht von DC auch nicht mehr gewohnt. Teen Titans Earth 1 Volume 2 ist genau das. Und ich war ja so ein bisschen verbrannt, möchte ich sagen, oder so ein bisschen gebrannt, wie sagt man das, keine Ahnung, nach dem vergeigten Wonder Woman Earth 1. Und habe ich dann so gedacht, ja, ob die Reihe das noch braucht und noch eins. Und bei Wonder Woman Earth 1 gibt's auch geteilte Meinungen. Es gibt auch Menschen, denen hat's ganz großartig gefallen. Ich fand's halt echt furchtbar. Nachdem der erste Teen Titans Band mir auch nur so mittel gefallen hat, war ich dann also beim zweiten Band auch relativ skeptisch. Die Gruppe, die sich halt eben im ersten Band zusammengefasst hat, da sind so Figuren dabei wie Tempest und Cyborg, Raven, Starfire in Anführungszeichen, da komme ich dann auch gleich nochmal zu, und noch so ein paar andere Figuren, sind also wirklich Außenseiter, also die flüchten eben, sind geflüchtet, haben sich ein bisschen zurückgezogen und werden dann aber eben von der Organisation, von dem Projekt, was sie erschaffen hat, in Anführungszeichen, nochmal wieder gestellt und nochmal wieder konfrontiert und müssen sich dann eben auch mit den Leuten auseinandersetzen, werden dann dahin gebracht. Als großer Schurke stellt sich dann im Laufe der Geschichte eben Niles Calder heraus, seines Zeichens, und wir hatten ihn, in der letzten Sendung habe ich ihn noch erwähnt, seines Zeichens im regulären DC-Universum, der Anführer, der Leiter, der Mentor der Doom Patrol, und hier in diesem Universum macht er das quasi auch, und in der Sekunde hat es bei mir so Klick gemacht, und ja, es ist tatsächlich so, die Teen Titans, wie sie hier genannt werden, also eigentlich fälschlicherweise genannt werden, auch da klickt es erst später, diese ganze Reihe, auch der erste Band so ein bisschen, daher auch so dieser Anschein, dass es wie die X-Men ist, es ist tatsächlich eher so, ja, Doom Patrol Earth One, aber mit anderen Figuren. Das ist ganz witzig. Also es gab Andeutungen im ersten Band, dass noch weitere Figuren dazukommen würden, dass unter Umständen auch die Doom Patrol dazukommt. Aber das war gar nicht so deutlich, dass das alles noch in die Richtung gehen würde. Die Doom Patrol selber sucht man auch in diesem Band vergeblich. Aber es wird so Niles Calder als doch so klassischen bösen, verrückten Wissenschaftler im Hintergrund zu haben, also so einen Megalomanen, also der die Weltherrschaft an sich reißen möchte, und dann eben mit diesem Project Starfire hingeht und sagt, hey, ich habe hier dieses Alien-Mädchen gefunden und mit Hilfe ihres Genmaterials erschaffe ich mir jetzt neue Metawesen. Und das sind eben die Teen Titans in dieser Welt. Und deswegen sind das eben auch so dieses, ja, wir passen diese Misfits, wir passen hier nicht rein mit unseren Kräften und wir werden sowieso schon ausgelacht und sind sowieso schon irgendwie die Außenseiter, die Mobbing-Opfer und haben jetzt eben noch diese irrsinnigen Kräfte und passen noch weniger in diese Gesellschaft rein. Und das ist ja eigentlich genau dieses Motiv der Doom Patrol, das verdichtet sich hier in diesem Band noch stärker. Gezeichnet ist es von Andy McDonald und es sieht eben ganz anders aus als der erste Band. Also das ist wirklich so ein, ja, also als hätte man gesagt, okay, der erste Band war zu experimentell. Die Dodsons, die den ersten Band gezeichnet haben, eben Terry und Rachel Dodson, haben sich da schon ein paar Freiheiten erlaubt und es sieht übrigens auch anders aus, als die Dodsons sonst zeichnen würden. Und man ist wieder so ein bisschen klassischer, in eine klassischere Superheldenrichtung gegangen. Was mir am Teen Titans Universum, an diesem Earth One Universum ganz gut gefällt, ist dieser starke Fokus auf die weiblichen Charaktere. Raven ist hier kein irgendwie außerdimensionales Dämonenmädchen, sondern sie ist eine Native American, also eine amerikanische Ureinwohnerin und eigentlich sowas wie eine Schamanin, die eben mit der Geisterwelt in Verbindung steht. Dann gibt's ganz, ganz viele Figuren aus klassischen New Teen Titans Geschichten, damals von Marv Wolfman und George Perez, die hier eben in den Fokus gerückt werden. Starfire ist eine zentrale Figur, auch wenn sie hier ein bisschen aus der Handlung rausgenommen wird, also sowohl Raven als auch Starfire. Wonder Girl, was ich ganz witzig finde, ist hier eben nicht dieses Busenwunder, zu dem sie dann ja irgendwann geworden ist im Laufe der vielen Jahre. Cassie Sandsmark. Und Cassie Sandsmark ist eben eine Person of Color. Kleines schwarzes Mädchen mit so einem Wuschel-Afro, total aufgeweckt und witzig. Und es ist einfach nur wahnsinnig toller Twist. So nach dem Motto, ja, wir haben hier ein Mädchen. Die Nationalität von Cassie Sandsmark, es ist unerheblich. dann machen wir sie schwarz. Also wenn man die Chance hat, einen Charakter ja schwarz zu machen, der Diversität willen, ist es immer wünschenswert. Einfach nur, damit man ja die heutige Gesellschaft, auch die heutige amerikanische Gesellschaft besser abbilden kann. Weil, wie es auch in den 60ern versucht wurde, darzustellen, die Bevölkerung ist halt nicht einheitlich. Die ist halt nicht homogen. Das ist halt in den Superhelden-Comics im Silver Age versucht worden, irgendwie so eine homogene Masse an Weißbroten herzustellen, die es überhaupt nicht gegeben hat, damals schon nicht. Und alles andere heutzutage wäre einfach Bullshit. Und deswegen ist es schön, wenn es ein paar Heritage-Swaps gibt, also dass eben Cassie Sandsmark hier eben auch ein kleines, schwarzes, aufgewecktes, fröhliches, flippiges Mädel ist und eben nicht, wenn man sich Cassie Sandsmark heute anguckt, ist sie ja inzwischen auch schon dieses Busenwunder, also in den aktuellen Teen Titans Heften, wie sie ja da aktuell auch rumläuft. Ich meine, sie haben sie jetzt, glaube ich, in Rebirth nochmal einen Tacken verjüngt, aber ansonsten, ne, also in diesem Rot, Glitzerrot Kostüm ist sie ja inzwischen, das ist einfach auch nicht mehr Wonder Girl für mich, sondern das ist eben hier, Tittenmädchen. Wonder Girl ist für mich halt Young Justice, Cassie Sandsmark mit der Perücke und dieser Brille und eben nicht, ne, dieses blonde Busenwunder. Das sind Dinge, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Und eben auch so dieser Bezug auf, ja, so wie machen wir das mit dem Twist, so wie erklären wir dieses Universum, ohne dass wir diesen Umweg über die Sidekicks gehen, denn die Teen Titans waren ja eigentlich der Zusammenschluss der Sidekicks. Das umgeht man hier komplett, indem man sagt, nee, ihr seid junge Metamenschen, ihr seid junge Helden, die einfach auf eigene Faust, auf eigene Verantwortung ihre Kräfte entdecken. Und meiner Meinung nach wäre das der perfekte Startpunkt für eine Verfilmung, hinzugehen und zu sagen, wir kneifen uns dieses ganze Sidekick-Ding, kein Superboy, kein Robin, kein Wonder Girl, nichts, sondern man nimmt Figuren, wie es hier gemacht wird, aus einem jugendlichen Kontext, die dann einfach an Superkräfte geraten und denen man dann mehr oder weniger ein gemeinsames Abenteuer dann auf die Backe schreibt. Und man könnte sie dann später, in einem späteren Batman-Film, in einem späteren Superman-Film, dann auch einem Superhelden an die Seite stellen, einfach dann als späterer Sidekick. Aber warum nicht einen Tempest Lagoon Boy, hätte ich jetzt fast gesagt, weil es ist hier eigentlich eher Lagoon Boy als Tempest. Aber einen Lagoon Boy schon einführen, der dann später dann als Sidekick vom Jason Momoa Aquaman dann eben funktioniert. Nach dem Motto, hey, okay, wir leiten dich jetzt. Und damit hätte man ein Universum, was der Young Justice Zeichentrickserie sehr nahe käme. Also eben die großen Helden als Mentoren für die jüngeren Helden und nicht so stark dieses Sidekick-Ding, weil das ist einfach out. Also Sidekicks braucht kein Mensch mehr. Das ist schon irgendwie nicht mehr seit den 80ern oder sowas. Das wird bei Robin halt immer beibehalten, weil es irgendwie so ein Konzept ist, was man nicht verwerfen möchte. Vor allem nicht mehr seitdem Damian Wayne ja auch der Sohn von Batman ist, also Robin praktisch der leibliche Sohn von Batman ist. Es ist also dieses ganze Sidekick-Ding ist einfach komplett für den Hintern und das kriegen sie hier kongenial umschifft und das hat mir besonders gut gefallen an dem Dingen auch. Also ihr müsst den ersten Band gelesen haben, zwingend, ansonsten wisst ihr nicht, woher diese Figuren kommen, wer die ganzen anderen Figuren sind. Slade Wilson, also Deathstroke, hat hier eben auch eine relativ zentrale Rolle. Slade Wilson übrigens hier nicht unbedingt die Figur, für die man, also die man erwarten würde. Das ist nicht nur ein Gegenspieler, sondern er sagt auch so, ja, für Geld tue ich fast alles. Also Deathstroke in dieser Geschichte auch eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr interessante Figur. Wie gesagt, den ersten Band müsst ihr gelesen haben, um die Story halt eben nachvollziehen zu können. Und dann steht dem zweiten Band einfach nichts mehr im Wege. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also den dritten Band, da warte ich jetzt wirklich heiß und inniglich drauf, weil eben die Hinweise auf die Doom Patrol sehr deutlich gewesen sind. Dann geht's mit einem weiteren Graphic Novel weiter, den ich hier tatsächlich auch, das ist tatsächlich Graphic Novel und das ist jetzt nicht irgendwie ein zusammengeschusterter Sammelband, auch das erste war ein Graphic Novel. Solange es der Definition eines Graphic Novels entspricht, habe ich ja auch keine Probleme damit, dieses Wort zu benutzen, aber nicht jedes Comic zwischen zwei Buchdeckel gepresst ist automatisch ein Graphic Novel und das ist ja das, was mit dem Begriff versucht wird zu erzeugen, eine künstliche Aufwertung, die dieser Band nicht nötig hat. Es geht um Wonder Woman, The True Amazon von Jill Thompson, habe ich mir in Berlin gekauft. Wir haben das in der letzten Nerd-Nerd-Nerd-Sendung schon mal angesprochen. Da hatte ich es mir geholt. Und ich habe es inzwischen auch gelesen. Es wird ein bisschen so beworben als All-Ages Wonder Woman Band. Und ich muss da widersprechen, es ist kein All-Ages Band. Es ist definitiv nicht geeignet für alle Altersklassen. Und ich erkläre auch gleich, warum. The True Amazon ist ein eigenes Universum, selbstständig, und es spielt eben nicht in einer bekannten Iteration. Es hat auch nichts mit der laufenden Serie zu tun oder irgendeiner vorherigen Serie. Es ist eigenständig. Es ist im weitesten Sinne auch nicht abgeschlossen. Also es hat ein doch relativ offenes Ende. Und ich war auch überrascht von dem Ende und auch von dem ganzen Konzept dieser Serie oder dieses Bandes, weil Jill Thompson hier mit dieser Geschichte einfach einen komplett anderen Weg geht, als es zurzeit andere Wonder Woman Origin Stories tun. Und davon hatten wir dieses Jahr ja mehr als genug. Also einmal The Legend of Wonder Woman, worüber wir schon gesprochen haben, dann auch diesen Revamp in Rebirth, Wonder Woman Earth One, die die Origin nochmal anders erzählt hat, ein bisschen rebootet hat auch. Das ist hier eben wieder der Fall, es ist wieder eigenständig und es geht aber einen ganz, ganz eigenen Weg, was ich sehr erfrischend fand und sehr angenehm fand. Worum geht's? Diana, die Prinzessin der Amazonen, wächst hier tatsächlich als von den Göttern belebtes Gebilde aus Lehm oder Sand auf. Also ist so diese klassische Herkunftsgeschichte wieder. Und ich fand es auch zum allerersten Mal, zumindest wenn ich mich richtig zurückerinnere, vernünftig irgendwo erklärt, nämlich, dass ihre Mutter Hippolyta eben am Strand betet und singt und dieser Gesang dann eben von den Göttern erhört wird und daraufhin eben ihr dieser Kinderwunsch erfüllt wird. Dieses Jahr, sie hat ihre Kräfte von den Göttern und dann hat sie diese Kräfte gekriegt und das und dann kann sie davon leben, kann sie fliegen und das bla bla bla bla. Das habe ich mir nie wirklich nachvollziehen können. Das war immer so ein sehr künstliches, ein sehr abstraktes Bild. So wie kann oder warum beschenken die Götter Wonder Woman Diana eben mit diesen Gaben, diesen Kräften? Und hier wird es tatsächlich erklärt und dass die Götter eben den Gesang so schön fanden, dass Hippolyta den Wunsch erfüllt bekommen hat. Diana wächst hier als Spoiled Brat auf, also sie ist wirklich eine verwöhnte kleine Göre und das ist auch was ganz anderes, weil in vielen anderen, eigentlich in allen anderen Iterationen dieser Figur ist sie eben die starke Heldin und ehrvoll und lässt sich zum Kampf ausbilden, ist mutig und stark. Und das ist diese Wonder Woman, diese Diana eben nicht. Sondern sie ist wirklich so die typische Prinzessin, nur das Beste vom Besten. Und sie möchte Beachtung finden. Und die anderen Amazonen beeindrucken sie mit ihren Kampfstaten. Also sie ist also eine total selbstsüchtige und sehr egozentrische Person. Und sie wirkt am Anfang oder eigentlich auch fast bis zum Ende als sehr unsympathisch. Also das ist ein Phänomen in dieser Figur, was ich so vorher nicht gesehen habe. Und die Story ist eigentlich, dass sie eben bis in das Alter einer jungen Erwachsenen halt eben genau dieses Verhalten an den Tag legt, bis sie an eine Bedienstete, an ein Stallmädchen eben gerät. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat und ich will jetzt auch nicht irgendwie anfangen rumzublättern. Und ihr wisst ja, hier mit Namen und sowas, das ist ja nie sowas besonders Prickelndes. Kann ich ja nicht. Und dieses Stallmädchen lässt sich eben nicht von Wonder Womans Status als Prinzessin beeindrucken und sagt ganz ehrlich, nö, also nichts, was ihr macht, Prinzessin, beeindruckt mich. Im Gegenteil, also ich sehe auf dich herab und das ist nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise als ehrwürdig oder als adelig oder sowas halt eben empfinde, sondern es ist eigentlich lächerlich, auch wie sie dann eben mit den anderen umgeht und die anderen Amazonen fände sie genauso lächerlich, weil Diana das eben nicht wert wäre. Und dieses Stallmädchen sie eben nicht bewundert, fordert Diana eben heraus. Dadurch beginnt Diana eben Interesse an diesem Stallmädchen zu haben. Und dieses Interesse geht eindeutig, und das merkt man relativ schnell, eindeutig über Freundschaft oder über, ich möchte, dass diese Person mich beeindruckend findet. Das geht weit darüber hinaus. Da ist definitiv in irgendeiner Art und Weise Liebe mit im Spiel. Und es hat so ein warmes, flauschiges Gefühl, einfach so dieses kleine bisschen Romanze zwischen diesen beiden Figuren auch zu erleben. Irgendwann gibt's dann, wie in vielen oder eigentlich in ziemlich allen Iterationen von Wonder Woman, eben dann auch dieses große Turnier und Diana nimmt an diesem Turnier teil. Und weil sie eben wieder die anderen Amazonen beeindrucken möchte, öffnet sie die Büchse der Pandora. Und in der Büchse von der Pandora sind natürlich Monster und alles Böse und alles Mögliche drin. Die Amazonen sind dieser Attacke einfach nicht gewachsen. Und es gibt viele Opfer und Diana ist mehr oder weniger schuld am Leid ihrer Schwestern und wird. Und ja, das ist eben das unrühmliche Ende dieser Geschichte, dann tatsächlich am Ende der Geschichte verbannt. und muss dann eben in die Welt außerhalb von Themyscira gehen und diese Welt erkunden. Und das ist eben das Ende und auch so ein sehr offenes Ende, ein sehr optimistisches Ende, weil Diana hier wirklich eine Entwicklung macht. Und ich glaube, dass es wichtig war, sie am Anfang sehr unsympathisch zu machen und dafür zu sorgen, dass sie eben negativ rüberkommt, um am Ende eben auch so diesen Knackpunkt, diese Persönlichkeitsentwicklung eben auch zu zeigen, dass sie dann merkt, okay, durch mein Handeln, durch mein unverantwortliches Handeln, durch meine eigene Arroganz haben meine Schwestern eben gelitten und noch einiges mehr ist eben passiert. Als ich sagte, es ist kein All-Ages-Band, das mache ich besonders eben daran fest, dass die Geschichte sehr blutig ist. Es sind sehr viele Monster aus der griechischen Mythologie hier vorhanden, die zum Teil übelst abgemetzelt werden. In den Szenen, in denen eben das Böse über die Insel kommt, das geht da richtig blutig zur Sache. Das ist nicht von schlechten Eltern. Also, da habe ich selbst nicht geschluckt, also als ich dann irgendwie gehört habe, so hey, das wird irgendwie als All-Ages-Titel beworben. Nee, das, meiner Meinung nach ist das definitiv kein All-Ages-Titel. Allein von der Grafik, also von der Art, wie es gezeichnet ist. Es ist eben aquarell koloriert und es ist eben auch in dem für Jill Thompson typischen Stil gehalten. Ich habe hier gerade noch War of the Gods auf dem Nachttisch liegen, was sie zum Teil auch gezeichnet hat, zusammen mit George Perez. Den Stil von vor 25 Jahren, den findet man hier auch tatsächlich wieder. Also allein vom Look und Feel ist es tatsächlich, könnte man es als All-Ages-Band bezeichnen, aber dann eben von dem, was hier passiert, also dann eben auch vom Ausmaß der Brutalität, würde ich es keinem Kind in die Hand drücken in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob es eine moderne Art ist, diese Geschichte zu erzählen, weil ich finde, obwohl die Reihe im Zweiten Weltkrieg spielt, ist Legend of Wonder Woman da viel moderner und viel fortschrittlicher, als es das The True Amazon ist. Es ist aber eine alternative Art, es zu erzählen. Es ist vor allem optisch, orientiert sich eben nicht am 0815 Superhelden Wonder Woman Comic, den man jede Woche oder jeden Monat kaufen kann, sondern es ist ganz anders. Also auch von der Ästhetik ist es anders, es ist wesentlich mythischer, weiß ich nicht, es gibt halt Szenen, die könnten aus Xena kommen, ne? Also wenn Lucy Lawless Wonder Woman ist, dann hat man ja die Freundin von Wonder Woman, die übrigens dem Mädel hier auch nicht unähnlich sieht, also die Freundin von Xena, die dem Stallmädchen übrigens auch nicht unähnlich sieht. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich habe Xena sehr oft geguckt, aber den Namen von der Freundin kriege ich gerade nicht drauf. Weil Namen, ist ja klar. Es ist eine ehrliche, es ist eine wirklich tolle Empfehlung. Ich empfehle es wirklich jeder Person, die in irgendeiner Art und Weise Bock auf Wonder Woman hat, sich vielleicht in den Mythos schon ein bisschen besser auskennt, weil dann kann man die ganzen Twists und Turns ein bisschen besser nachvollziehen und auch das, was es eben auch besonders macht. Übrigens war es nicht die Büchse der Pandora, sondern es war das Schlangenhorn. Aber es hat den gleichen Effekt, Entschuldigung. Es ist eine andere Art, die Geschichte zu erzählen und deswegen ist sie so interessant. Und es ist vor allem nicht so nah beieinander, wie es beispielsweise Legend of Wonder Woman und manch andere Interpretation ist, sondern das ist wirklich was ganz Eigenes, auch optisch und auch erzählerisch was ganz Eigenes. Also allen Wonder Woman Fans, das ist ein Pflichtkauf. Vor allem aufgrund der Aufmachung, das ist ein sehr hochwertiges Hardcover-Bandline, was sich ganz toll anfasst. Ich stehe ja sowieso nicht so sehr auf die Hardcover mit Umschlägen. Ich glaube, die gibt's auch gar nicht mehr. Die haben sich die Comic-Verlage inzwischen alle abgewöhnt. Ich habe, glaube ich, zwischendurch einfach nur mal 5 Minuten die Oberfläche angefasst, weil ich fasse dieses Buch so gerne an. Das ist total abgefahren. Ich meine, dass ich bibliophil bin, ja, okay, aber ja, das ist schon mal was ganz anderes. Also auch haptisch eben was ganz, ganz anderes als ein normale Comic-Hefte in diesem Fall. Große Empfehlung von meinerseits. Ich mache jetzt hier Pause und dann geht's mit meinen Einzelheften weiter. Da reden wir dann auch nochmal über Wonder Woman. Bis gleich. We'll be right back. weiter geht's hier. Ich habe in weiser Voraussicht das Comic schon mal von seiner Hülle befreit. Wonder Woman, das 75 Years Anniversary Special Nummer 1, was Quatsch ist, weil ist ja nur eine Ausgabe, aber so ist es ja immer. Es ist ein All-Star-Heft. Es ist ganz vollgestopft mit tollen, kreativen Menschen, die diese Geschichten machen. Eine bunte Mischung, ein buntes Allerlei an Wonder Woman-Geschichten, bei denen sich also wirklich aufs Wesentliche konzentriert wird. Es ist abwechslungsreich und es erinnert so von der Abwechslung sehr stark an Sensation Comics Present Wonder Woman. Das war so eine Anthologieserie, so eine Digital First Anthologieserie mit sehr vielen, ich glaube fast ausschließlich weiblichen Kreativleuten dahinter. Hier ist es bunt gemischt, also Männer und Frauen, teils von den Leuten, die diese Figur maßgeblich gestaltet haben, teilweise auch von komplett neuen Leuten und auch von Newcomern, was ganz angenehm ist. Und es wird so, also wie gesagt, eben so jeder Aspekt dieser Figur ja beleuchtet. Also sie als Kriegerin, sie als Stimme der Gerechtigkeit, als Stimme für Frauen, für Gleichberechtigung, ja, also für die Schwachen und für die Unterdrückten eben. Und das wird eben mit einbezogen und es sind sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an diese Figur enthalten. Man erkennt einfach sehr schnell die Vielseitigkeit dieser einen Figur. Das wird ihr immer abgesprochen, habe ich das Gefühl. Also Batman und Superman dürfen sich immer wieder neu erfinden und Wonder Woman ist aber immer so dieses ja doch sehr klassische Konzept von dieser Amazone und das ist dann doch immer relativ gleichförmig geblieben. Ist zumindest meiner Meinung nach so das Gefühl, was von außen herrscht. Und macht man eben diesen Band auf, dieses Heft auf und sieht, wie viele verschiedene Iterationen, wie viele verschiedene Versionen es eben von Wonder Woman über die Jahrzehnte auch gegeben hat. Zwei Aspekte in dem Comic-Heft gefallen mir jetzt nicht so gut. Also sie werden einerseits als Werbeplattform für Legend of Wonder Woman benutzt, weil dieser Aspekt hier eben auch aufgegriffen wird. Ich weiß nicht, ob die enthaltene Geschichte direkt aus der Serie entnommen ist. Ich meine, dass sie irgendwie aus dem Ende der Geschichte noch so rausgepflückt ist oder ob es ein extra für dieses Heft angefertigte Geschichte ist, kann ich jetzt gerade gar nicht mehr sagen, weil ich das Ende von Legend of Wonder Woman gar nicht mehr so gut im Kopf habe, weil es einfach auch so, ich habe es ja relativ gebündelt innerhalb von 2 Tagen, glaube ich, gelesen. Auf der anderen Seite dann direkt das nächste Kapitel ist dann eben tatsächlich ein Ausschnitt aus The True Amazon. Die Geschichten sind immer so 3, 4, vielleicht mal 5 Seiten lang. Ich will gar nicht auf jede einzelne eingehen. Zeichnerisch sehr abwechslungsreich, vom Ton her manchmal sehr ernst und düster und dann wieder sehr bunt und witzig, dann mit sehr schrägen und sehr abstrusen Gegnern, eben auch aus der Wonder Woman Historie entnommen, hat sie es da zu tun und dann aber doch wieder sehr klassisch und sehr, ja, sehr bodenständig, amazonisch dann ausgerichtet. Meine Lieblingsgeschichte ist die von Gail Simone hat die Geschichte geschrieben und Colleen Doran gezeichnet. Und ich hatte ja bei dem Power Rangers Band ja so ein bisschen das Problem, dass die Geschichte halt einfach zu weiblich gewesen ist. Es war zu Blümchen und noch Kätzchen dazu und so weiter und so fort. Und eine mir bekannte Zeichnerin, Künstlerin auf Twitter hat neulich nochmal so ein bisschen provokativ die Frage in den Raum gestellt, warum man Frauen immer in Blumenbouquets zeigen muss. Könnte man sie nicht mal irgendwie in Bouquets von Comics oder Zombies zeigen? Und das war ja genau mein Problem mit dieser Power Rangers Geschichte, wo ich gedacht habe, meine Fresse, nur weil es Mädels sind, zeichnet denen halt keine Blümchen. Also das ist halt auch, es muss nicht immer so mädchenhaft sein, ist gar nicht nötig. Und das wird hier, ja, es wird gemacht in dieser Geschichte, aber irgendwie mit einer ganz anderen Intention. Nämlich Wonder Woman unterstützt hier Superman. Superman trägt auch das aktuelle Kostüm, also ich gehe mal davon aus, dass die Absicht ist, es soll in der aktuellen Kontinuität spielen. Das ist bei den anderen Geschichten übrigens gar nicht so klar, in was für einer Kontinuität, in was für einem Zusammenhang das spielt, weil sie einfach so rausgenommen ist. Deswegen eben auch der Vergleich mit Sensational Comics. Aber das ist eben optisch ganz klar der aktuelle Superman, der hier gegen eine neue Version von Titano kämpft. Titano ist ja dieser Roboteraffe. Superman hat ein paar Probleme und kommt gegen Titano nicht an und Wonder Woman unterstützt sie. Obwohl Wonder Woman die Hilfe eigentlich nicht braucht, bekommt sie Unterstützung von einem kleinen Mädchen namens Star Blossom. Sie nennt sich selber Star Blossom und sie hat die Kräfte, sie kann so einen Blumenwirbelsturm erzeugen. Und ich weiß gar nicht, ob sie hier jemals ihren richtigen Namen sagt. Ich glaube, im Laufe der Geschichte schon. Und Star Blossom hat hier ihren allerersten Auftritt, ist eine Figur, die extra für diese Geschichte von Gail Simone erfunden worden ist. Und sie ist so ein, für mich so ein bisschen so dieses, so dieser Funken Hoffnung auf ein diverses Superhelden-Universum, auch bei DC, dass man hingeht, eine neue Figur erfindet und man macht ein kleines, junges Mädchen, Person of Color aus ihr, die dann eventuell auch so, ja, den Traum hegt, später selber mal Teil der Justice League zu sein. Und Wonder Woman schließt das im Gespräch mit ihr auch nicht grundsätzlich aus, sondern sagt, ja, vielleicht bist du irgendwann die Generation oder Teil der Generation nach uns und kämpfst dann eben für das Gute, wenn wir diesen Job nicht mehr machen möchten. Das ist eine zu Tränen rührende, kleine, wunderschöne Geschichte, wie Wonder Woman eben dieser neuen Heldin Mut zuspricht und sagt, ja, du bist zwar ein Mädchen, aber du kannst alles erreichen, was du möchtest. Und das ist eben auch Wonder Woman, halt eben auch so die Personifikation der Hoffnung und der Stärke. Und sie hat sich nie die Butter vom Brot nehmen lassen, nur weil sie eine Frau ist. Das war noch nie in irgendeiner Art und Weise Teil dieser Figur. Und damit ist sie in diesem Band oder in diesem Heft auch nicht angefangen. Das ist meiner Meinung nach die beste Huldigung, die man dieser Figur in Form eines einzelnen Heftes machen kann. Das Heft kommt mit 8 € relativ teuer daher, oder 8 $, muss man dazu sagen, vor Steuern. Es ist aber pickepacke voll mit Geschichten, verschiedenen Texten und Cover-Pencil-Entwürfen von Brian Boland, der eben damals in den 90ern die Cover für die gezeichnet hat, die auch legendär sind. Also da gibt's, also die beliebtesten Wonder Woman-Cover sind eben genau diese. DC hat zwar noch den typischen, wenn Jubiläum anstehen, den typischen 75 Years of Wonder Woman Band rausgegeben, der kostet auch so um die 30 € oder so, also auch nicht so besonders teuer, den kann man sich auch holen und diese Bände sind immer schön kuratiert und haben immer so ausschnittsweise Geschichten aus verschiedenen Zeitaltern in sich. Ich habe mir den jetzt nicht geholt, weil ich gesagt habe, ich möchte halt jetzt nicht dieses Jahr noch mehr Comics für Wonder, noch mehr Geld für Wonder Woman Comics ausgeben, das war jetzt schon genug. Ich kenne aber vorherige Bände, ich kenne den Shazam-Band beispielsweise, also den Captain Marvel-Band, der war total liebevoll kuratiert mit ganz vielen verschiedenen Geschichten und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt bei Wonder Woman plötzlich in irgendeiner Art und Weise Mist gebaut haben. Also wenn ihr da Interesse dran habt, guckt da auch nochmal rein. Also ich empfehle es jetzt einfach mal blind, wenn es blöd ist, haut mich, ist mir egal. Aber dann nochmal eine Empfehlung aussprechen, wenn ihr wirklich so ein bisschen so eine kleine Geschichtsstunde haben möchtet, wie sich die Figur in den Jahren entwickelt, guckt da mal rein. Für neue Geschichten, zumindest zu 90% neuen Geschichten und vielen Pin-Ups und vielen verschiedenen Leuten, die an der Figur gearbeitet haben, das hier in jedem Fall mitnehmen, auch wenn es mit $8 relativ teuer ist. Also es ist zwar vom Umfang doppelt oder dreifach so viel wie eine reguläre Ausgabe, aber mein Gott, es ist eine Jubiläumsausgabe, man hätte sie auch einen kleinen Tacken günstiger machen können. Meine Fresse, stellt euch nicht so an. Und da die Zeit gerade auch schon wieder drängt, springe ich jetzt zum nächsten Thema, nämlich dem großen Savage Dragon Spawn Crossover. Ich kann gar nicht so viel zur Story sagen, das ist so ein bisschen mein Problem, weil Eric Larson, der reguläre Autor und Zeichner von Savage Dragon, auch dessen Erfinder, hat eben jetzt letzte Storyline von Spawn auch gezeichnet und geschrieben, was relativ untypisch ist. Also er ist eben kein regulärer Autorzeichner für Spawn. Ja, im Abgang hat er praktisch das Ganze dann mit Savage Dragon überkreuzen lassen. Hätte ich dieses Spawn-Heft nicht gelesen, und das habe ich dann eben auch beim Lesen selber festgestellt, hätte mir innerhalb der Savage Dragon-Geschichte ein Kapitel gefehlt, weil dieses Crossover tatsächlich direkt in die Handlung eingreift oder so einschneidet praktisch. Also Malcolm Dragon wird praktisch von Ant, also von der Ameisenheldin angesprochen, also im Heft davor sogar noch in der 216 wird Malcolm eben angesprochen, er solle sie doch unterstützen. Spawn hätte irgendwie Probleme. Und mir ist gar nicht so bewusst gewesen, was für Probleme Spawn überhaupt hatte, weil ich eben die Story nicht kannte. Und das wird auch in diesem einen Spawn-Heft 266 überhaupt nicht klar. Das ist ein grundsätzliches Problem, was Crossover einfach haben. Mir hat die Geschichte dennoch Spaß gemacht, das möchte ich jetzt gar nicht behaupten, weil man halt genau das bekommen hat, was man von Eric Larson innerhalb von Savage Dragon sowieso schon gewöhnt war. Aber es fehlen einem einfach dann vorher 4 oder 5 Spawn-Hefte, die einfach hier wichtig gewesen wären, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und mein Problem ist eben, ich habe Spawn in den 2, 3 Situationen in denen ich die Comics dann tatsächlich doch gelesen habe, immer als sehr düster, als sehr ernst, aber dann doch immer als sehr episch in Erinnerung. Und was Eric Larson hier macht, ist halt 90er Jahre. Das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt Savage Dragon lese. Nämlich, weil ich 90er Jahre Schissel haben möchte. Und das passt auf Spawn nicht mehr. Also da sind wir irgendwie 20 Jahre drüber hinaus. Also das ist eigentlich nicht mehr nötig, Spawn so zu erzählen. Wenn ihr Spawn regulär lest oder überhaupt Spawn lest, könnt ihr eventuell mal in die Kommentare schreiben, was Spawn für euch ausmacht. Aber das, was Eric Larson hier macht, was für Savage Dragon und für die Welt, die sehr bunt und sehr Kirby-esque ist, was da sehr gut passt, passt meiner Meinung nach auf Spawn überhaupt gar nicht. Aber das kann ich nicht wirklich beurteilen. Es ist nur so eine wirkliche Gefühlsgeschichte, wo ich sage, hey, also das ist irgendwie 90er Jahre und so habe ich Spawn einfach nicht in Erinnerung. Also das ist das von den zwei, drei Begegnungen, was ich nicht erwartet habe. Es ist sehr dünn, es ist sehr, sehr klassisch, also erzählt auch, also die Handlung ist ja sprunghaft, möchte ich sagen. Mich ärgert dieses Crossover ein kleines bisschen, weil es meiner Meinung nach der Savage Dragon Geschichte keinen Mehrwert geboten hat, weswegen ich nicht verstehe, warum man da zwei Hefte von machen musste, also einmal dieses Spawn-Heft und dann Savage Dragon hinterher, warum man Savage Dragon nicht einfach nur in Spawn für zwei Hefte hat auftreten lassen können, um die Geschichte dann da erzählen zu müssen. Man hätte eben auch die Savage Dragon Geschichte einfach weiterlaufen lassen können, ohne den Einfluss von Spawn und den anderen beiden Figuren. Es ist sowieso eher so eine Art Backdoor-Pilot für Ant, die ja jetzt im Laufe des Jahres, ich glaube entweder noch nächstes Jahr irgendwann, noch ihre eigene Ongoing bekommen wird, wieder mal. Ich habe die erste Ausgabe, die gab es mal bei Image umsonst, bei Comixology umsonst. Die habe ich mal gelesen, aber ich weiß über Ant halt gar nichts. Also sie hat einen knallengen Ganzkörperanzug irgendwie an mit langen Fühlern und ist halt auch so eine typische 90er-Jahre-Heldin, was alle drei dieser Charaktere, also sowohl Malcolm Dragon, Spawn und eben auch Ant besonders macht, ist ein Person of Color. Und es ist insofern einfach, ja, eine nette Abwechslung, weil du hast hier wieder mal nicht diese homogene Ansammlung von Weißbroten, ne? Sondern es gibt wirklich die Szene, wo die alle drei, also ohne Masken auch, dann eben im Auto sitzen, man sieht sie eben nebeneinander sitzen, du stellst halt fest, okay, das sind drei schwarze Superhelden. Ja, Malcolm Dragon ist auch schwarz, seine Mutter war schwarz, ne? Natürlich ist er grün im Gesicht und hat eine Flosse auf dem Kopf, aber er zeigt eben auch die typischen Gesichtsausprägungen, die man bei einer schwarzen Person durchaus erwarten würde. Und man weiß halt eben auch, dass die Mutter von Malcolm eben schwarz war. Und das ist eben bei Ant und Spawn ganz genauso. Und das ist bei Spawn, glaube ich, immer so gewesen. Ich glaube, die Figur ist als Schwarzer eingeführt worden. Ne? Genau. War zwischendurch, glaube ich, mal tatsächlich ein Weißer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil also jemand anderes war auch mal Spawn zwischendurch. Und seit neuestem ist L irgendwas ja wieder Spawn, seit ein paar Jahren. Noch gar nicht so lange her, dass der irgendwie wieder zurückgekommen ist. Ich glaube irgendwie, war das erst in der 250? Ich glaube ja. Müsste ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt her sein. Wenn's wenigstens eine nette Dreingabe zur normalen Savage Dragon Serie gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, super, mitnehmen. Aber das ist es nicht gewesen, meiner Meinung nach, sondern es hat eigentlich eher abgelenkt von der normalen Handlung, weil die wird auch so ein bisschen weitergeführt, zumindest zum Savage Dragon Heft am Anfang. Es springt aber dann plötzlich und es passt nicht. Also man liest dieses Spawn-Heft und dann tauchen eben Malcolm und seine Frau auf und es wirkt also alles sehr... Also das war es für mich irgendwie nicht. Also ich hätte Bock gehabt, irgendwie zu sagen, okay, jetzt haben wir hier 6 Hefte und da taucht Malcolm auf. Dann hätte ich gesagt, okay, ich hole mir den Band später, ne, weil Eric Larson ja ganze 6 Hefte jetzt die Serie eben betreut hat. Hätte ich gesagt, okay, wenn Savage Dragon, also wenn Malcolm Dragon eben damit unterwegs ist, dann hole ich mir den ganzen Band. Aber ich habe nicht das Gefühl, als wenn ich großartig was verpasst habe. Deswegen bleibe ich einfach bei diesem einen Spawn-Heft und schenke mir dann einfach auch den letzten Story-Arc von Spawn, weil ich sage, nee, also Eric Larsons Spawn muss ich mir nicht geben, vor allem, weil ich mit Spawn sowieso kaum Berührungspunkte hatte. Nein, also auch eher so, ja, nee, eher nicht. War nicht so meins. Gut, dann haben wir jetzt noch ein kleines Thema, nämlich Howard the Duck ist zu Ende gegangen und für mich ist es ein bisschen mit einem traurigen Auge, mit einem weinenden Auge zu Ende gegangen. Howard the Duck war immer so ein bisschen eine Parodie auf Superhelden-Comics, auf soziale Dinge, also eher so eine Sozialkritik als ein Superhelden-Comic, sagt er auch mal in einem Deadpool-Comic, sagt Howard the Duck das auch relativ deutlich, ich bin eigentlich eher eine Sozialkritik als ein Superheld. Mir haben verschiedene Aspekte im vergangenen Run von Howard the Duck sehr gut gefallen. Und das ist so dieses, was macht eigentlich einen Superhelden-Comic aus? Ne? Also dieser Kommentar auf Spider-Man, der auch in diesem Heft nochmal zu Ende geführt wird. Dieser Kommentar auf, ja, was ist Howard the Duck, sein Blick durch die vierte Wand, der hier auch stattfindet. Dann dieses großartige, oder zumindest, ja, großartig war es großartig, ich weiß gar nicht mehr, aber es war ganz cool, dieses ziemlich coole Crossover mit Squirrel Girl eben auch in zwei Heften, da hat es funktioniert, weil diese beiden Hefte im Gegensatz zum Spawn und Savage Dragon einfach eine eigene Geschichte erzählt haben und nicht irgendwas fortgeführt haben und eine andere Geschichte aus dem Kontext gezogen haben oder aus dem Ruder gezogen haben. Das war eben, also dieses Crossover mit Squirrel Girl war gut. Jim Zdarsky's Howard the Duck hat eben nochmal so einen ganz neuen Blick auf diese Figur einfach nochmal geboten. Und in den letzten drei Heften oder sowas kriegte das Ganze plötzlich einen total seltsamen Twist, weil auf einmal offenbart worden ist, dass durch diese ganzen verrückten Dinge, die Howard in den letzten paar Heften passiert ist, dass also auch irgendwie seit dem ersten Run vor Secret Wars letztes Jahr oder vorletztes Jahr, also genau dieser Run aus, war das 2015, ich glaube, ja, also diese fünf oder sechs Hefte, die es gegeben hat, dass all das, was seitdem passiert ist, von einer irgendwie gearteten außerirdischen Rasse oder außerdimensionalen Rasse von, keine Ahnung, von Comic-Autoren, Aliens, gesteuert wird. Das ist so ein bisschen Truman Show. Und dieser außerdimensionalen, außerirdischen Comic-Autoren, Zeichnerinnen, hast du nicht gesehen, tragen irgendwie verschwurbelte Remixe von echten Marvel-Autorinnen und Zeichnerinnen. Also es gibt eben einen Chip und es gibt einen John oder Joe oder irgendwie sowas und es gibt einen Ryan, ne, was dann eben Ryan North sein soll, der Autor von Squirrel Girl, und dann taucht noch der neue Autor von Black Panther auf, aber dann eben auch mit so einem komischen Namen, und die sind alle irgendwie blau angemalt, sind sie nicht, aber die sind halt irgendwie also blaue Aliens, die auf irgendeinem Satelliten irgendwo im All schweben und dann eben das, was auf der Erde passiert, beeinflussen. Und um eben so eine, und das ist die Idee dahinter, um eben so eine äußere Ebene zu erschaffen, die in irgendeiner Art und Weise so ein, ja, so dieses göttliche Wesen, Comic-Autor, Autorin, Zeichner, Zeichnerin, darstellt, um zu sagen, ja, wir sind überspannende Wesen, wir haben Verantwortung für unsere Figuren und so weiter und so fort. Und das Ganze endete dann eben in Heft 10, also im vorherigen Heft schon, dass Howard dann tatsächlich von diesem Alien, was Jib Zdarsky darstellen sollte, mit einem Messer getötet worden ist. Und dann wirklich zu Boden ging mit der Klinge in der Brust, wo ich da echt vor dem Comic gesessen habe und das gelesen habe und gesagt habe, was willst du mir hier erzählen, Jib Zdarsky? Was willst du mir sagen damit? Und der Kommentar ist mir klar, also das ist nach ein bisschen Überlegen war mir klar, okay, weil die Geschichte um Howard halt immer verrückter und immer seltsamer wurde, dass das eben Autoren unter Umständen auch übergeordnet, weil es gibt eben auch eine übergeordnete Riege an diesen Aliens, die dann den Autoren auch vorschreiben, was sie mit den Figuren machen sollen, dass am Ende der Geschichte der Autor eigentlich im Grunde genommen nichts anderes übrig bleibt oder übrig hat, als seine eigene Figur zu töten. Weil das im Zweifelsfall nochmal die Leute auf die Figur aufmerksam macht. Und das ist ein Kommentar, den ich nicht mehr sehen kann. Und meiner Meinung nach ist dieser Kommentar vor etlichen Jahren schon mal gemacht worden, nämlich von Brian Azzarello in einem Band, eine DC-Miniserie waren das, glaube ich, sechs Hefte oder sowas. Nämlich Dr. 13, Architecture and Mortality heißt das. Dr. 13 ist der große Skeptiker im DC-Universum. Also um ihn herum passieren diese ganzen verrückten, außerweltlichen und mystischen Dinge. Und er selber glaubt aber überhaupt nicht daran. Und ist ein totaler Skeptiker und das hat alles immer eine rationale Erklärung. Und er ist halt, er glaubt halt nicht. Und er hat noch eine Tochter, die heißt irgendwie Tracy 13, genau. Die taucht aktuell übrigens in Superwoman auf, also wenn man Tracy 13 nochmal sehen möchte, die ist eben da unterwegs. Dr. 13 war, glaube ich, auch mal eine Zeit lang in Phantom Stranger zu sehen, ganz zu Anfang der New 52. Aber das ist eben, glaube ich, irgendwann Mitte, Ende der 2000er Jahre rausgekommen, geschrieben von Brian Azzarello und ich meine gezeichnet von Cliff Chiang. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die lustige Computerstimme reicht das gleich nach. Nee, war richtig. Und da ist dieser Kommentar, den Howard the Duck hier machen möchte, dieser Jib Zdarsky-Kommentar, wesentlich besser gemacht worden. Nämlich auch da gibt es eine übergeordnete Spezies, eine Gruppe von Figuren, die sich selber die Architekten nennt. Und das sind im Grunde genommen bekannte Comic-Autorinnen, Autoren tatsächlich ausschließlich, auch bekannte DC-Autoren, also so Figuren wie Grant Morrison und ich glaube Brian Azzarello selber, aber hinter Masken, man erkennt sie nur so ein bisschen, also so die Frisur oder den Bart oder mal haben sie eine Brille auf oder irgendwas in der Richtung. Sodass man sie, wenn man weiß, wie die Leute aussehen, schon erkennt, aber sie sind natürlich stark verkleidet. Und die gibt's eben in dieser, die gibt's eben in dieser Geschichte und die haben eben auch Gottes oder gottgleiche Fähigkeiten. Und die Geschichte, die in diesem Doctor 13 Band, ist auch eine, ich meine, wäre eine sechsteilige Serie gewesen, oder eine fünf- oder sechsteilige Serie. Die Sachen, die hier passieren in diesem Doctor 13 Band, sind sehr viel verrückter, sehr viel abgedrehter. Es ist also so eine Huldigung des wirren DC-Universums, was es über die Jahre gegeben hat. Und das macht den Band einfach nochmal wesentlich hübscher und wesentlich cooler. Ich habe das Gefühl, dass Jip Zdarsky da irgendwann hin wollte, diesen Kommentar machen wollte, und er macht ihn leider meiner Meinung nach dafür, dass Howard the Duck vorher so parodistisch gewesen ist und versucht hat, dieses Superhelden-Genre ja auf die Schippe zu nehmen, einfach nicht konsequent genug. Und vielleicht ist Howard the Duck nicht das Comic, in dem so ein Kommentar gemacht werden muss. Keine Ahnung. Vielleicht hätte es mit einer anderen Figur, mit Deadpool unter Umständen sogar, natürlich ein Pferd, was totgeritten worden ist, aber eventuell hätte diese Geschichte mit Deadpool besser funktioniert. Weil Deadpool ja auch eine Figur ist, die nicht sterben kann. Und was wäre, wenn der Comic-Autor eine Möglichkeit gefunden hätte, Deadpool zu töten, ne? Und dann aber, das Ganze wird natürlich, wir reden hier über einen Superhelden-Comic, auch diese Ausgabe, Howard the Duck Nummer 11, endet eben nicht mit dem Tod von Howard the Duck. Das ist natürlich klar, aber es ist, also dieser Kommentar, der hier gemacht wird, meiner Meinung nach fällt ja ziemlich flach. Was der ganzen Serie aber keinen Abbruch tut. Ich finde die Howard the Duck-Serie immer noch sehr lesenswert und sehr spannend. Man sollte allerdings in dem Volume vorher anfangen, also For Secret Wars. Marvel intern nennt das, glaube ich, Volume 0 und dieses wäre Volume 1. Ich glaube aber, nach der normalen Zählweise ist das hier, glaube ich, Volume 6 oder sowas. Das vorherige war, glaube ich, Volume 5 oder dann nochmal eins weiter. Aber auf jeden Fall in diesem ersten Band Anfang, den gibt's lange schon von Panini und ich meine, dass Panini jetzt aktuell den ersten Band dieser Reihe auch schon rausgebracht hat, inklusive dem Squirrel Girl Crossover. Die sind beide da schon drin, also jeweils Heft 6. Also man hat, glaube ich, insgesamt 7 Hefte in diesem neuen deutschen Howard the Duck Band. Ich meine die ersten 6 und dann eben auch das Squirrel Girl Heft dazu. Das gibt's eben auch schon auf Deutsch. Es ist eine große Leseempfehlung, aber den nächsten Band Howard the Duck auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, weil es dann eben auch genau damit endet. Hat der gesamten Serie geschadet? Nein, aber ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Einfach irgendwas anderes, dass man mit der Figur einfach anders umgeht. Und das ist von vorherigen Howard the Duck Comics meiner Meinung nach auch mit dem vierten, also mit dem nach Howard the Duck Max besser gemacht worden. Howard the Duck Max ist sowieso sehr, sehr schwierig. Und sehr, sehr übertrieben. Und dann gab es dann noch eins, wo Howard dann plötzlich in so einer Fernsehshow gelandet ist. Und das war extrem witzig am Ende. Waren, glaube ich, nur 3 Hefte oder so. Sehr, sehr cool. Empfehlung ja, aber das Ende fällt meiner Meinung nach ein bisschen flach. So, das war's schon wieder für heute. Den Klassiker verschiebe ich aufs nächste Mal. Den habe ich jetzt auch gar nicht mit angekündigt. Ich mache jetzt nochmal eben die Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau. Genau. Nämlich habe ich noch ein paar Termine offen. Wir sind ja jetzt heute am 20.11. Nächste Woche kommt das bereits angekündigte König der Podcast Gamera Special. Das ist auch genauso geplant und wird auch genauso erscheinen. Das ist am 27.11. der Fall. Am 4.12. gibt es nochmal eine Sendung Nerd, Nerd, Nerd. Da muss ich mal gucken. Ich habe mit Lara noch eine zweite Aufnahme gemacht, wo wir uns einfach, während wir Lego gebaut haben, ein bisschen unterhalten haben. Sie hat das Ganze noch irgendwie auf Hitbox gestreamt oder Twitch, ich weiß gar nicht mal, eins von beidem. Und ich habe dabei nebenher die Aufnahme laufen lassen und dann muss ich mal gucken, was ich aus der Aufnahme noch rausschneide. Das soll am 4.12. Erscheinen. Wenn das nichts werden sollte, kann es auch sein, dass da eine Wiederholung läuft. Ich muss mal gucken. Also es ist auf jeden Fall ist am 4.12. eine Nerd-Nerd-Nerd-Sendung geplant, eventuell gibt es eine klassische Sendung oder eben diese Aufzeichnung, wenn ich daraus irgendwas machen kann. Am 11.12. ist geplant, dass wir uns wieder hören, also mit der Sendung mit dem Nerd, wäre ich dann wieder am Start. Gegebenenfalls, wenn ich es nicht einrichten kann, würde auch dort eine Wiederholung laufen. Ich muss mal schauen, was dann läuft, weil wir haben einfach eine relativ große Bibliothek an Sendungen und die sind alle längst aus irgendwelchen Feeds rausgefallen, also die sind über die Feeds gar nicht mehr abrufbar. Und es ist gut möglich, dass ich da nochmal eine alte Sendung wiederhole. Momentan liebäugel ich da mit dem 2014er Weihnachts-Special, die ich also immer noch als sehr hörenswert empfinde. Am 18.12. gibt es eine weitere Sendung, König der Podcasts. Da gucken wir, wenn ich mich nicht komplett täusche, Frankensteins Monster aus dem Meer. Godzilla und die Monster aus dem Meer. Irgendwie sowas. Und am 24.12. kommt unsere Weihnachtskoch-Sendung, die ich mit der Kati aufgenommen habe. Kati ist meine Freundin. Bei der bin ich im Herbst gewesen und da haben wir eine Weihnachtskochsendung aufgenommen. Da wird gekocht. Und die ist sehr schön geworden, die Sendung. Die ist schon fertig geschnitten. Da könnt ihr euch drauf freuen. Die ist eben an Weihnachten für euch vorhanden. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Und danach gehen wir in die Winterpause auf unbestimmte Zeit. Es kann gut sein, dass ich im Januar schon wieder was mache oder dann erst im Februar. Das müssen wir mal sehen. Aber danach geht die Nerd-Sendung nochmal in die kleine Pause. Gut, das war's für heute. Keine Previews, weil mir ist nichts aufgefallen. Über alles andere reden wir dann ja im Dezember oder gegebenenfalls erst im nächsten Jahr. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Herzlich willkommen beim Sendungs mit der Nerd... Was?